21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Dorf im Schnee von Klaus Johann Groth. Still wie unterm warmen Dach liegt das Dorf im weißen Schnee. In den Erlen schläft der Bach, unterm Eis der blanke Schnee. Weiden stehen im weißen Haar, spiegeln sich in starrer Flut, alles ruhig, kalt und klar, wie der Tod, der ewig ruht. Weit, so weit das Auge sieht, keinen Ton vernimmt das Ohr, blau zum blauen Himmel zieht, sacht der Rauch vom Schnee empor. Möchte schlafen wie der Baum, ohne Lust und ohne Schmerz, doch der Rauch zieht wie im Traum still nach Haus mein Herz. Ende von Das Dorf im Schnee, aufgenommen von Gabi.